Erste Ehre für einen Narren ist so unpassend wie Schnee im Sommer oder Regen zur Erntezeit. Zweiter, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein, genauso wie ein Spatz oder eine Schwalbe wegfliegt. Dritter, ein Pferd braucht eine Peitsche und ein Esel einen Zaum, genauso braucht ein Narr einen Stock auf dem Rücken. Vierter, antworte einem Narren nicht auf seine dumme Art, damit du nicht selbst wie er wirst. Fünfter, antworte einem Narren auf seine dumme Art, damit er sich nicht für klug hält. Sechster, wer einen Narren als Boten schickt, schadet sich selbst und muss Schaden ertragen. Siebter, ein weiser Spruch im Mund eines Narren ist nutzlos, genauso wie die schlaffen Beine eines Lahmen. Achter, wer einem Narren Ehre erweist, handelt so, als würde man einen Stein in eine Schleuder binden. Neunter, ein weiser Spruch im Mund eines Narren ist wie ein Dornzweig in der Hand eines Betrunkenen, der sich damit selbst verletzt. Zehnter, wer einen Narren oder zufällige Passanten anstellt, ist wie ein Schütze, der wahllos auf alle schießt und alle verletzt. Elfter, ein Narr, der seine Dummheit immer wiederholt, ist wie ein Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt. Zwölfter, wenn du jemanden siehst, der sich selbst für klug hält, dann gibt es für einen Narren mehr Hoffnung als für ihn. Dreizehnter, der Faule sagt, ein Löwe ist auf dem Weg, ein Löwe ist auf den Straßen. Vierzehnter, wie sich eine Tür in ihren Angeln dreht, genauso dreht sich der Faule in seinem Bett. Fünfzehnter, wenn der Faule seine Hand in die Schüssel steckt, fällt es ihm schwer, sie wieder zum Mund zurückzubringen. Sechzehnter, ein Fauler hält sich für klüger als 7 kluge Leute, die gute Antworten geben können. Siebzehnter, wer sich in einen Streit einmischt, der ihm nichts angeht, ist wie jemand, der einen vorbeilaufenden Hund an den Ohren packt. Achtzehnter, ein Mann, der seinen Nächsten betrogen hat und dann sagt, ich habe doch nur Spaß gemacht, ist wie ein Verrückter, der Brandpfeile und tödliche Geschosse wirft. Neunzehnter, ein Mann, der seinen Nächsten betrogen hat und dann sagt, ich habe doch nur Spaß gemacht, ist wie ein Verrückter, der Brandpfeile und tödliche Geschosse wirft. Zwanzigster, wenn kein Holz mehr da ist, geht das Feuer aus, und wenn kein Verleumder da ist, hört der Streit auf. 21. Wie Kohlen die Glut und Holz das Feuer nähern, genauso schürt ein streitsüchtiger Mann Streit. 22. Die Worte eines Verleumders sind wie Leckerbissen und sie dringen tief ins Innere des Menschen. 23. Glühende Lippen und ein böses Herz sind wie Silberschlacke, die eine Tonscherbe bedeckt. 24. Der Hasser verstellt sich mit seinen Worten, aber in seinem Herzen trägt er Betrug. 25. Wenn er freundlich spricht, glaube ihm nicht, denn in seinem Herzen sind 7 Abscheulichkeiten. 26. Auch wenn der Hass sich hinter Täuschung verbirgt, wird seine Bosheit doch in der Öffentlichkeit sichtbar werden. 27. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, und wer einen Stein hochrollt, auf den rollt er zurück. 28. Eine falsche Zunge hasst die Menschen, die sie verletzt hat, und ein schmeichelnder Mund führt zum Fall.